Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 451. Du siehst mich nicht. Tja, bevor ich zu den Themen komme und zu den News heute wieder ziemlich viel, aber werden wahrscheinlich nicht ganz so lange diesmal behandelt werden müssen. Letztes Mal war fast schon eine Sondersendung. Aber bevor ich heute zu komme, noch eins kurz. Ich habe in der Community auch schon mal angedeutet, dass ich probieren werde, wie das ist, weil ja immer mehr Leute komplett auf Smartphone als ihr Computer und alles umsteigen. Werde ich mal probieren, ob das möglich ist, auch für die Anwendungen, die ich so tagtäglich nutze. Ja, da werde ich dann erstmal gucken. Das mit dem Podcast habe ich ja schon mal probiert. Das war nicht ganz so dolle. Hat nicht ganz so gut geklappt. Da werde ich vielleicht noch einen zweiten Versuch machen. Aber erstmal dann so die normalen Aufgaben. Ja, damit probieren. Vor allem eben zum Beispiel Texteingaben, Bearbeitung von Dokumenten und so weiter im Smartphone. Und da wurde auch gleich schon gesagt, aber ohne Maus und Tastatur geht es nicht. Das habe ich auch nicht vor. Ich werde eine Maus und Tastatur benutzen am Smartphone. Allerdings will ich den Test erst dann machen, wenn auch ein neues Smartphone eingetroffen ist. Ich habe schon einige Tests gemacht am Pixel XL. Das hat auch funktioniert soweit, aber ich merke, dass das eben wäre ein unfairer Test, denn das XL kann nicht mehr mithalten mit den normalen Smartphones heutzutage, also mit den modernen Smartphones heutzutage. Und deswegen wäre das ein bisschen, sagen wir mal, unfair und würde dann auch nicht viel Aussage bringen. Also, sobald das neue Smartphone da ist, werde ich da hingehend auch Tests machen und mal probieren, wie das denn ist, kann das Smartphone meinen Laptop komplett ersetzen. Ja, da schaue ich mal, was da möglich ist. Und ich bin selbst gespannt. Ich wollte es nur schon mal ansprechen. Wie gesagt, das neue Smartphone muss erst eintreffen und dann mal gespannt. So, Thema heute Google Duo. Ja, Google Duo bleibt interessant. Eines der wenigen Google-Produkte momentan, die erfolgreich waren oder sind und auch von Google noch gehalten werden. Ja, Allo, das ja als Text-Variante von Google Duo sozusagen veröffentlicht wurde, auch zeitgleich. Ja, das Dynamic Duo sollte es ja werden. Ja, Google Duo und Allo. Allo ist krachend untergegangen, aber Duo hat es geschafft, die Leute doch zu begeistern soweit. Und Google hat auch bisher keine Intention gezeigt, da irgendwie was, sagen wir mal, einzustellen. Ne? Ganz im Gegenteil, es sind immer wieder neue kleine Verbesserungen aufgetaucht. Und Google Duo bleibt auch interessant, nicht nur für die Nutzer, sondern eben auch für Google selbst. Und jetzt wurde auch eine Web-Version veröffentlicht. Und das Gute daran ist, man muss hier gar nicht groß das verbinden über QR-Code beispielsweise oder sonstiges, ja. Das war ja, bei Allo wurde es ja gemacht, ja. Gab es ja eine Web-Oberfläche und da konnte man sich eben mit einem QR-Code quasi identifizieren und damit lief dann quasi die Kommunikation über das Smartphone zum Browser. Und hier hat man jetzt darauf sogar verzichtet und es geht quasi direkt. ohne das Einscannen von QR-Code. Ganz interessant und damit auch super einfach. Einfach auf duo.google.com gehen, duo.google.com. Wenn ihr dort angemeldet seid, seid ihr sofort auf der Duo-Oberfläche. Ja? Und dort seht ihr dann auch sofort eure Kontakte. Und dann könnt ihr einfach diesen Kontakt anklicken und mit den Leuten Videotelefonie machen oder auch Audio-Calls machen. Auch das geht. Und das ist eine schöne Sache, muss ich sagen. Dass es einfach so geht über das Web. Das haben die diesmal richtig gut gemacht und man fragt sich dann schon, warum denn nicht gleich so, warum haben die das nicht bei Ello gemacht? Es spricht überhaupt nichts dagegen, dass sie das mit Ello genauso gemacht hätten, mit der Identifizierung und so weiter. Aber ich sag's ja, es ist einfach, wisst ihr, eine Sache vom Wollen. Ja, und Google hat eben das Problem, dass die Produkte manchmal eben nicht mehr wollen und dann gehen die unter. Ich denke, das hat eben mit den verschiedenen Teams zu tun, die gegeneinander arbeiten. Ich kenne sowas auch von anderen Firmen. Das hat nie gut getan und so wird es eben auch hier nicht so gut sein in der Zukunft auch. Ich habe sehr viele Sorgen hinsichtlich, auch wenn das Duo jetzt hier gut vertreten scheint. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht genau, wieso Duo hier als so erfolgreiches Produkt gepriesen wird. Denn ganz ehrlich, es gibt wesentlich weniger Leute, die Videochats machen, als Leute, die eben Textchats machen. Da gibt es unendlich viel mehr. Ja. Und von den Zahlen her kann höchstens relativ zueinander was gesehen werden, was besser sein. Also dass es, ja, wenn halt so und so viel Prozent Videochat machen, ja, ist davon, von diesen wenigen Prozent, eben der große Anteil eben vielleicht Google Duo. Das wäre okay. Aber insgesamt gesehen, muss ich sagen, die Zahl der Nutzer wird da nicht so hoch sein. Also ich kenne niemanden, der jetzt hier, also von der normalen, sage ich mal, Bevölkerung, ja, normalen Bekannten außerhalb im Tech-Bereich, der irgendein Interesse an Videochat hat. Im Gegenteil, um Himmels Willen. Also ich, wenn ich das den Leuten vorgeschlagen habe, wie zum Beispiel Messenger, ja, installiert ihr nochmal Google Duo, dann kann man Videochat machen und dann hieß es so von nee. Ich habe keine Lust, dass mich jemand sieht beim Telefonieren. Kann ich gleich vergessen. Niemand will gesehen werden. Ja. Ja, es ist auch manchmal ein bisschen kritisch, ja, muss ich sagen. kritisch, ja. Ja, aber wie gesagt, das ist mir schon ein kleines Rätsel, wie da wieso das Produkt so erfolgreich sein soll angeblich. Ich meine, wir kennen ja das von Skype. Skype hat ja mal eine ganze Zeit lang viel interessante Möglichkeiten gegeben am Laptop. Ja, das ist vielleicht noch was anderes als am Smartphone. Es ging aber auch da oftmals Richtung Audio. Und vielleicht ist das ja auch einer der Gründe, warum Google Duo noch oder als sehr erfolgreich zählt, weil es eben jetzt auch seit geraumer Zeit eine Audio-Only-Funktion hat. Das heißt, ihr könnt über Google Duo auch normal telefonieren. Und das ist, finde ich, schon eine interessante Geschichte. Ja, was heißt normal telefonieren? Also natürlich, ne, gegenüber eine Möglichkeit der Verbindung vorausgesetzt. Allerdings gibt es da auch keine strikte Duo-Installationspflicht, sondern mittlerweile ist es auch möglich bei einigen Android-Geräten, dass man eine Verbindung aufbauen kann, ohne dass jemand Google Duo installiert hat. Diese Interactive Web Apps machen das möglich. Ja, und somit hat man natürlich auch ein paar Leute wiederum mehr, die man erreichen kann. Das ist auch interessant. Aber auch das halte ich nicht für den ausschlaggebenden Grund. Von daher bleibt Google Duo ein Mysterium. Was allerdings sehr schön ist, leider bei uns noch nicht funktioniert. Also ich konnte es bis dato noch nicht ausprobieren. Letzte Woche tauchten Meldungen auf, dass Google Duo jetzt auch auf Home-Geräten, also auf ganz normalen Google Home, Home Mini funktioniert, ohne Display, Audio Only. Ja, das wurde jetzt von mehreren Benutzern bereits bestätigt. Allerdings bei mir ist noch keine Funktion in den Settings bei den Google Home Geräten aufgetaucht, so dass ich hier auch kein Duo Account verknüpfen kann mit diesen Home Geräten und somit kann ich natürlich auch nicht per Voice Assistant dann eben auf diese Google Home Geräte anrufen. Also das würde dann so ablaufen, man legt ein Google Duo Account dem jeweiligen Google Home Gerät fest, ja, also auf dieses Gerät fest und dann kann man mit Google Duo auf diesem Gerät anrufen und dann eben audiomäßig miteinander sprechen. Im Prinzip das, was mit der Alexa-App bereits schon funktioniert bei dem Amazon Echo. Ja, aber hier ist halt die Besonderheit, dass es eben über das Duo funktioniert. Und Duo ist ja immer mehr in die Smartphones integriert. Auch in der Calling-Liste sind die drin mittlerweile. Das ist faszinierend. Allerdings habe ich gesehen, wenn ihr über Web telefoniert, dann ist es in eurer Calling-Liste nicht drin. Ja, das ist vielleicht noch etwas, was verbesserungswürdig ist, aber naja, gut, das ist nur eine Kleinigkeit. Ansonsten ist das doch eine interessante Geschichte. Und ich finde gerade das, also Duo, Google Duo auf Home-Geräten doch schon interessant. Nicht, dass es jetzt irgendwelche Vorteile gegenüber dem System von Amazon Echo hätte. Im Gegenteil, das mit dem Echo finde ich sogar sehr gut. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Einmal das Messaging, ja, sozusagen, ja, das Anrufen und dann auch einen sogenannten Drop-In. Das kann man auch deaktivieren, wenn man das nicht will. Aber ein Drop-In heißt, man kann eine Gegensprechfunktion aktivieren von seinem Smartphone aus, eine Gegensprechfunktion zum Amazon Echo. Von daher sehe ich da natürlich jetzt nicht unbedingt einen Vorteil, aber das könnte quasi ein Gegenstück sein für die Google Home Geräte. Einige Nachteile, einige Vorteile. Vorteile könnte sein, dass halt eben alle Leute mit Google Duo, die man beispielsweise in seiner Liste hat und schon mal für Google Home quasi freigegeben hat, also als Freund bei Google Home eingetragen hat, dass die dann eben auch sich verbinden können auf das Google Home Gerät. Bisher habe ich nur gelesen, dass man zum Annehmen draufdrücken muss und zum Ablehnen längere Zeit draufbleiben, auf dieser Touchpad-Stelle da, würde ich mal sagen, Touchpad, ja, also diesen Sensorknopf, ja, wo es da unsichtbar gibt auf diesen Home-Geräten. Ich hoffe, dass da auch noch eine Sprachannahme möglich ist, sonst gibt es wirklich ein Problem, denn das Google Home Gerät ist normalerweise nicht immer in Griffweite. Und also aufstehen zum Telefonieren, das war 1990 ja, der Fall. Das geht natürlich nicht mehr heutzutage, das würde niemand tun. Ja, also da muss dann schon eine Sprachaktivierung möglich sein, für das Google Gerät anzunehmen. Ich denke aber, das wird sein, auch wenn es noch nicht von den Leuten beschrieben ist. Ja. Wann es bei uns in Europa, in Deutschland funktioniert, weiß ich nicht. Ob es überhaupt jemals funktioniert, keine Ahnung. Google hat ja da immer eine gewisse, naja, Hemmschwelle, sage ich mal, hier irgendetwas zu machen. Auf der einen Seite kann ich es verstehen, auf der anderen Seite ist mir es eben egal. Google hat genug Marktmacht, um sowas auch mal zu riskieren. Dann sollen sie das auch bitte tun. Und ja, ansonsten Ist ja auch noch nicht ganz klar. Alle Nutzer in den USA haben zum Beispiel auch noch nicht ausgeliefert bekommen, diese Funktion. Das ist wieder etwas, was serverseitig wohl aktiviert wird. Und von daher denke ich, ja, wird es eben noch ein bisschen dauern und dann ist diese ist das wohl okay. Also Google Duo hat es wirklich momentan gut, ja, sowohl bei den Google-Leuten als auch bei den Nutzern offenbar. Jetzt müsste es dann auch nur noch genutzt werden. Ja. Also ich bin bereit, ja, für die Zukunftsvisionen, ja, die geistern ja schon seit den 80ern geistern die rum, ja, mit diesem. Das ist auch wieder sowas, das regt mich eigentlich total auf. Ne? Schon in den 80ern gab es da Bildtelefon, ja, von der Telekom. Man glaubt es kaum, das ist fast nicht vorstellbar, aber so ist es. Die Telekom war damals ziemlich weit in den Überlegungen und es hat funktioniert. Also man konnte solche Bildschirmtelefone konnte man tatsächlich kaufen. Hat sich überhaupt nicht durchgesetzt, möglicherweise auch am Preis hat es gelegen, ganz klar. Aber die Zukunftsvision waren schon immer, schon in den 70ern hat es schon angefangen, die Zukunftsvision mit dem Telefonieren mit Sichtkontakt. Ja, das ist viel persönlicher. Ja. Und in jedem Sci-Fi-Film, egal wo, normales Telefonieren, wo man sich so ein Teil ans Ohr hält, gibt's nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Ja, das wird hier so, ne, mit Videotelefonie gemacht. Hier hat man ein Bild und zack. Und dann sieht man sich. Ist doch viel, viel genialer, viel cooler. Aber ich weiß nicht, woran das liegt. Es hat sich bisher immer noch nicht durchgesetzt. Ich denke eben, das hängt damit zusammen, weil die Leute halt generell eine Abneigung haben, hier schnell einfach so gesehen zu werden. Ja. Aber Mensch, ich weiß auch nicht. Die Menschheit müsste mal ihre Scham da ein bisschen ablegen, ja. Und vielleicht mehr zu sich selbst stehen. Und wenn dann halt mal jemand, was weiß ich, ungeschminkt daran geht oder die Haare nicht gekämmt oder ich habe mich nicht rasiert oder so, ja, dann, ja, mein Gott, das ist ja nun mal so. Da brauche ich ja keine Angst zu haben, ja. Wenn das jemand nicht passt, dann hat er eben Pech gehabt. aber Ich sehe da viele Leute, die erschrecken, richtig, sobald sie hier sich selbst sehen, da auf dem Sucher, erschrecken die und schmeißen fast das Smartphone weg und können das gar nicht haben, wenn sie da drin sind. Gehen sofort weg vom Erfassungsbereich der Kamera. Ne? So, als ob es was nützen würde, ne? Wenn man da von anderen Leuten dann doch als mal gesehen wird. Ne? Nun ja. Schade eigentlich, weil das wäre ein weiterer Schritt, die Kommunikation etwas persönlicher zu gestalten. Ja, übrigens, was ich immer wieder faszinierend finde, ist, dass diese Funktion eigentlich gar nichts mehr Besonderes ist. Wir reden jetzt hier von Google Duo groß rum, aber gerade die Leute, die in der Line-Community aktiv sind, guckt mal im Line. Da gibt es sowohl Audio Anrufe könnt ihr machen, als auch Videocalls. Ihr könnt Videocalls machen, ganz normal. Also nicht nur Live-Video in den Feed schicken, in den zum Beispiel in den Community-Feed, sondern ihr könnt auch Leute mit Videocall anrufen. Ja? Das geht. Und das sind faszinierende Möglichkeiten. Also jeden Kontakt hier, und das sind einige, könnt ich hier anrufen mit Videocall. Und es wird genau null gemacht. Also null. Selbst die ganz engen Kontakte, die ich hier drin habe, machen das nicht. Ne? Und das ist schon, ich finde es wirklich schade. Ja. Also nicht nur Duo kann das, sondern eben so auch so Sachen wie Line. Und jede bessere Chat-App kann das. Warum das nicht genutzt wird, bleibt ein Mysterium. Aber Ich find's schade, weil ich will diese Zukunftsvision auch haben, ja, wo man sich dann auch sieht, ne? Vielleicht auch ein Sicherheitsaspekt, ne? Ein bisschen, ja. Jetzt habe ich gerade mit jemand telefoniert und ich war mir wirklich nicht sicher, ob er das ist, weil ich habe die Stimme nicht erkannt. Ich weiß nicht wieso, aber also Leute, mit denen ich nicht täglich telefoniere, da erkenne ich die Stimme nicht so gut. Ja. Und da muss ich manchmal raten. Ja. Also da haben schon Leute angerufen, da habe ich gedacht, okay, was ist denn das für ein Typ? Und dann war es ein Mädel. Ne? Das war echt super peinlich. Ne? Da muss ich halt erst immer schalten. Da hatte ich eben diesen den Kerl am Apparat und habe jetzt nicht gewusst, wer das jetzt ist von der Stimme her. Und wow, da musste ich dann erstmal Rätsel raten, bis es klar war. Und dann, okay, gut. Ne? Es hat wirklich gedauert, dass wir fast schiefgelaufen das Gespräch dadurch. Ja. Und wenn man da jemanden sieht, ist das natürlich viel besser. Gut, so viel zu dem Google Duo, zur Google Duo Sache. Ich gehe jetzt mal straight zu den News, ne, nach 20 Minuten über Google Duo quatschen, das ist auch interessant. Android Q auf der Nintendo Switch, das haben jetzt ein paar Entwickler tatsächlich fertig gebracht. Wundern tut mich das nicht wirklich, denn von Anfang an gab es ja die Hinweise darauf, dass das Nintendo Switch Android nutzen sollte. Natürlich haben sich da die Nintendo-Fans auf die Hinterbeine gestellt. Niemals, ja, weg mit Android und niemals wird Nintendo Android nutzen und bla bla bla bla bla. Das Problem ist, dass es eben, ohne dass man das jetzt belegen kann, es ein offenes Geheimnis ist, dass das Nintendo-Betriebssystem auf der Switch eben mehr oder minder doch auf Android basiert. Punkt, aus, Ende. Ja, das kann man weit von sich weisen. Ist auch richtig, denn viel ist da nicht mehr übrig geblieben. Aber auf der anderen Seite, ja, die Grundlagen sind da. Die Hardware ist da. Und das wird sicherlich einen Grund haben, warum relativ einfach Android jetzt auch auf Nintendo Switch portiert werden konnte. Sogar das neue Android Q ist ruckzuck drauf portiert worden, läuft jetzt schon. Denn alle Hardware-Daten sind Android-kompatibel und deswegen gehen alle auch davon aus, dass das proprietäre System, das Nintendo drauf hat, einfach als Basis ein Android-Gerät, Android-System hat. Das kann man auch natürlich anders sehen, denn beides, sowohl Android als auch viel anderes System und auch eben Nintendo Switch hat eben Linux als stabilen Bezugspunkt, ja, als Kernel zumindest, und das drumherum ist eben dann entsprechend anders. Also von daher kann man sagen, nein, das ist im Moment Android und Nintendo sind Linux, oder man kann eben sagen, Nintendo Switch nutzt Android-Derivate oder was weiß ich, ja. Aber ne, jeder, das ist wieder so eine Art Glaubenskrieg, ne? Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Also ja, es ist ja unmöglich, dass dort Android drauf ist. Android ist der Feind, ja. Die Smartphones sind der Feind von der Switch. Da haben die gar nicht so Unrecht, ja, weil die kratzen sich da gegenseitig auf jeden Fall gewaltig am Spielemarkt. Ja. Aber wenn man die Daten hört, Nvidia Tegra X1, ja, 4 GB RAM, 32 GB Storage, dann kann man ganz schnell erkennen, Bluetooth, Wi-Fi, Touchscreen, dass das Android-Spezifikationen sind. Ja. Übrigens, der Tegra X1 wird auch im Google Pixel C Tablet genutzt und im Shield TV. Ja. Letzteres ist ja auch bekannt für seine Gaming-Fähigkeiten. Also ganz interessant, dass die Entwickler das so schnell und problemlos offenbar hinbekommen haben. Das Einzige, was noch nicht so gut läuft, ist die GPU-Beschleunigung, klar, weil es da keine offiziellen Treiber gibt. Das sind dann eben wieder die proprietären Geschichten, aber naja, okay. Immerhin. Das Samsung Galaxy S10 wird mit AKG in Ear-Headphones geliefert. Das ist nett, muss ich sagen. Das ist aber auch teuer genug. Ja, da kann man schon ein paar höherwertige Kopfhörer reinlegen. Also diese In-Ear-Kopfhörer da von AKG, die sind auch richtig gut. AKG ist eine Marke, die auch sehr viel Wert legt auf Qualität, und entsprechend sind diese Leute, die das bisher getestet haben, genutzt haben, diese Headphones, die sind ziemlich begeistert von diesen Teilen und das wundert mich auch nicht. Ja, ja, der Preisunterschied zwischen zum Beispiel so einem Galaxy S10 und eben den, sagen wir mal, technisch kaum unterlegenen Spitzenmodellen aus China, ist manchmal schwierig zu erklären und man hat da wirklich die Vorstellung, dass da etwas Signifikantes fehlt bei den billigen Geräten, denn es kann ja nicht sein, ja, dass das so billig ist im Vergleich dazu. Nun, ich kann euch da diese Träume berauben. Also das Galaxy S10 Plus gibt zum Beispiel ab $99. Und jetzt hat hier jemand heruntergerechnet, was denn das Teil kostet. Tech Insights hat es getan. Die 128 GB Version des Galaxy S10 Plus. Und das kostet sage und schreibe in der Herstellung $420. So, jetzt, wenn das jetzt so ein China-Gerät wäre, dann würden die das entweder für 499 oder für 599 Euro verkaufen. Das wäre der absolute Preiskracher. Natürlich haben die da weniger Einnahmen, ganz klar. Aber das sieht man eben auch, wo das Geld eigentlich dann auftaucht. Ich möchte nicht behaupten, dass dann eben hier Samsung einen fetten Gewinn einstreichen kann. Das möchte ich nicht behaupten, denn so eine große Firma wie Samsung, die haben jede Menge Bürokratie zu verwalten. Ja, da geht in sehr vielen Abteilungen viel Geld drauf, viel Budget. Die haben ja auch riesen Werbekampagnen beispielsweise. Alleine was schon die Fernsehwerbung für so ein Teil kostet, das ist ja unglaublich. Und deswegen ganz klar, die haben da keinen Gewinn jetzt von 579 Dollar. Das auf keinen Fall. Aber halt die Firmen, die eben zum Beispiel weniger Werbung machen, ja, und auch andere Vertriebswege haben und schlanker sind, ja, und vielleicht ein bisschen von der Verwaltung her ein bisschen effektiver sind, ja, die können dann eben andere Preise machen. Ja. Und glaubt nicht, dass da groß andere Teile verwendet werden. Vielleicht das Display, ja, bei Samsung immer noch das große. Der Prozessor Exynos gibt es ja auch nur in Europa. In den USA wird das Snapdragon verwendet, also mehr oder minder ein Standardbauteil. Ja. Also so einfach ist es heutzutage nicht mehr. Und deswegen kann man auch sagen, dass die Geräte momentan aus China auch qualitativ nicht unbedingt schlechter sein müssen, nur weil die billiger sind. Die können halt zu anderen Preisen verkaufen, weil die Geräte quasi auch direkt im Land herstellen komplett und durch weniger Verwaltung dann eben auch nicht viel weniger verdienen als Samsung mit seinen Geräten, die sehr, sehr teuer sind im Vergleich dazu. Aber das ist Samsungs Problem, das muss ich auch dazu sagen, und auch andere Firmen haben damit Probleme, also Google offenbar hat ein sehr großes Problem damit. Warum das so ist, weiß ich nicht, was da der Hintergrund ist. Man will vielleicht auch Geräte nicht so billig verkaufen, ja, weil weiß nicht, in den USA hält sich ja oft dieser konservative Blick auf die Geräte, was nichts kostet, ist auch nichts. Ja. Und naja, dann kriegen die halt auch was ordentlich kostet. Ne? Ist ganz klar. Ich halte mich da lieber an die Sachen, die da günstig und gut sind. Ja? Und nach meiner Prämisse, das Beste zum niedrigsten Preis. Das ist das Verschwinden. Ja, Oppo will jetzt auch Smartphones falten. So sieht's aus. Natürlich, wenn Huawei und Samsung kommen mit ihren faltbaren Telefonen, dann will auch Oppo da mitmischen. Oppo ist ja eine Größe in China, bei uns ziemlich unbekannt. Also meistens wird es bei uns als No-Name oder sowas aufgefasst, ja. Aber es ist es nicht. Oppo ist ziemlich ziemlich große Firma in China und entsprechend Marktanteile haben die auch. Und die haben ein Smartphone jetzt, ein faltbares Smartphone, ebenfalls präsentiert. Preise kriegt man hier jetzt noch nicht zu sehen, ganz klar, aber man kann davon ausgehen, dass es auch nicht ganz billig sein wird. Hoffentlich günstiger als die horrenden Preise, ja, von Samsung und Huawei. Bis $2,300, ja, also das war schon ein Schock, ja. Und vielleicht können die da etwas günstiger machen. Aber es ist ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau. Ich bin da noch nicht so sicher mit diesen faltbaren Phones. Es ist eine nette Idee, aber auch bei Android Polys sagt man hier, und das ist auch mein Gefühl, wenn ihr euch zum Beispiel bestimmte Fotos von diesen faltbaren Displays anguckt, in Nahaufnahmen, und die haben es ja vermieden, zum Beispiel beim Mobile World Congress, ja, dass die Reporter, die Journalisten da die Dinger intensiv in die Hand nehmen und probieren können. Manche waren richtig verschlossen und wurden nur auf der Keynote kurz gezeigt, ja, aber man durfte sie nicht anfassen. Und das hat wohl einen Grund, nämlich die Dinger sind alles andere als massentauglich momentan noch. Die sind einfach noch nicht bereit. Ja, man kann sie kaufen. Ich habe es schon mal gesagt, das ist so eine Alibi-Geschichte. Ja, man kann sie kaufen, aber man sollte sie nicht kaufen. Auch die Firmen haben da wenig Interesse daran, die jetzt zu verkaufen. Denn, ja, also ich mag ja Huawei. Ich bin ja Huawei-Fan, ja, wenn man so will. Aber wenn ihr das Klapp-Handy, das Fold X, dieses Huawei Mate X anguckt, dann seht ihr zum Beispiel, dass, wenn das Licht so anders einfällt, seht ihr ganz klare Falten auf dem, also so Knitter auf dem Display an der Stelle, wo das sich das faltet. Und ja klar, das ist jetzt ein Preview-Gerät, logisch. Aber genau das ist das Problem. ich bin mir auch noch nicht ganz so sicher. Die Anwendungsbereiche für so ein Faltgerät, wo sind die? Ja. Ja, man hat ein Smartphone und ein Tablet gleichzeitig. Ja, das ist nicht schlecht. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, inwiefern man das braucht, wenn man zum Beispiel ein Smartphone hat mit 6,4 Zoll, ja, wie jetzt eben die neuesten fast alle sind. Und kleiner werden die im Prinzip auch nicht vom Platzbedarf her, weil die sind auch noch ziemlich dick. Ja, das muss man sagen. Und die, wo jetzt so toll und schön aussehen, das sind eben Konzeptgeräte, die es noch gar nicht zu kaufen gibt in absehbarer Zeit. Ja. Das zeigen eben auch die Preise bei diesen Geräten. Ja. Also ich bin da sehr, sehr skeptisch. Die Dinger sind noch nicht marktreif. Und wer jetzt wirklich auf Teufel komm raus sich so ein Teil holen würde für $2,300, der wird nicht besonders glücklich werden damit. Ja? Sofern es sie dann irgendwann auch tatsächlich gibt zu kaufen. Ja? Immer noch gibt es sie ja nicht zu kaufen. Es steht nur der Preis fest. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Ernüchterung da noch folgt. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, wo jetzt entsprechend, wie gesagt, der Anwendungszweck für den Normalkunden sein soll. Ja, also skeptisch. LG hingegen bringt was ziemlich Interessantes. Das hätte ich wirklich gern für zum Beispiel das Honor View 20. Ja? Also LG hat jetzt für das V50, also ThinQ 5G, einen Dual-Screen in einem Case angeboten. Ja, also das heißt, es ist ein Case, ja, also so eine Tasche, ja, die ist klappbar, und auf der gegenüberliegenden Seite, wenn ihr das dann aufklappt, dann habt ihr zwei Displays drin. Das finde ich ehrlich gesagt eine bessere Möglichkeit, eine bessere Geschichte als dieses eine Display, wo man aufhalten kann. Ja, man hat dann natürlich eine dicke Unterbrechung im Display. Aber man kann mehrere Apps beispielsweise nebeneinander nutzen. Ja, und ich bin eigentlich recht angetan von dieser Möglichkeit. Man klappt es dann wieder zusammen und hat dann eben wie eine normale Tasche, vielleicht etwas dicker halt, ja, und klappt dann auf und hat man zwei Bildschirme. Ich finde es cool. Ja. Und also mir fallen da schon einige Anwendungsmöglichkeiten ein. Ich kann mir auch vorstellen, dass man dann zum Beispiel auch ein Bildschirm über zwei Displays zieht, dass da jetzt so ein Streifen in der Mitte ist, ist ehrlich gesagt, naja, nicht unbedingt extrem störend. Wenn ihr jetzt mal überlegt, Google Docs oder andere Programme, ja, wenn ihr die dann nutzen würdet in diesem Modus, dann hätte man statt eben hier zu scrollen, hätte man mehr vom Display, vom Dokument auf einmal zu sehen. Ja, auch beim Lesen wäre das eine interessante Geschichte, bei E-Books beispielsweise. Ja. Aber wie gesagt, auch bei anderen Sachen, gerade beispielsweise, wenn ihr in Chat-Apps hier auf der einen Seite könnt ihr zum Beispiel die Chat-App öffnen, ja, auf der anderen Seite könnt ihr das Foto bearbeiten und fertig machen, um dann mit der Chat-App zu machen, ohne dass jetzt das die Chat-App gleich weggeblendet wird. Ja. Also es gibt durchaus interessante Anwendungsmöglichkeiten meiner Meinung nach für dieses Teil. Eher noch als, wie gesagt, dieses Display, wo dann eins ist, wo man dann umklappen kann. Immerhin hat das zweite Display dann eine Größe von 6,2 Zoll, also durchaus was Vernünftiges. Das V50 hat 6,4 Zoll, ist also minimal kleiner und ich finde das wirklich eine super Idee und sicherlich wird es auch preislich, zumindest könnte es preislich durchaus eine Alternative sein. Übrigens, was hier auch gezeigt wird als mögliche Anwendung, ja, der zweite Bildschirm als Controller, als Joypad. Ja, also quasi, ihr habt unten ein richtiges, also so optisch, ja, ein Joypad eingeblendet, mit dem ihr hier steuern könnt. Und oben ist das Spiel, in dem Fall ist es Asphalt 5 oder Asphalt Legend, heißt das, ja genau. Und das heißt, ihr müsst nicht mehr auf dem Display rumdrücken, sondern ihr habt sowas wie einen Touch-Controller außerhalb und dann könnt ihr alles sehen auf dem Display, ohne dass der Daumen, wie gesagt, das Display verdeckt. Und das finde ich auch eine Möglichkeit, also zum Spielen auch interessant. Dann natürlich klar, unten könnt zum Beispiel auch bei Sachen, ich habe jetzt gerade eben eine Chat-App angesprochen, aber überlegt euch mal, wenn ihr Texteingaben macht, ja, was passiert denn da, wenn ihr zum Beispiel das Gerät im Landscape-Modus habt? Richtig, das Bild geht weg und ihr seht nur noch die Eingabetastatur, nur noch die Tastatur, dann könnt ihr dann einen Satz schreiben, ja, überträgt den und dann seht ihr erst wieder die App. Das ist der Wahnsinn. So könnt ihr unten die Tastatur eingeblendet lassen und oben ist die ist quasi das Eingabefeld zu sehen auf dem anderen Display. Also der Grenzen ist nur durch die Software, sind nur durch die Software gesetzt da lässt sich durchaus was drehen. Beispielsweise könntet ihr auch oben einen Film gucken oder ähnliches, während ihr unten dann irgendwas anderes macht. Cool, oder? So soll das sein. Also ich finde das eine elegante Lösung, die auch bestimmt günstig zu realisieren ist im Vergleich dazu zu so einem großen Klapp-Handy mit faltbarem Display. So, das Pocophone F1, das bekommt ein interessantes Update. Also die Leute, die sich ein Pocophone gekauft haben, werden jetzt bestimmt sehr, sehr erfreut sein, denn Es wird was ausgeliefert jetzt, das es ermöglicht, am Pocophone F1 960 Frames pro Sekunde Slow Motion zu machen und 4K Video Recording mit 60 Frames pro Sekunde. Hammerhart, und das kommt als Update, wunderbar. Und White Wine L1 Support gibt es ebenfalls, zumindest in der Beta-Version momentan. Und das heißt, das Pocophone wird gerade sehr, sehr gut aufgewertet. Also dieses White Wine L1 braucht man zum Beispiel für Netflix, ja, um da in HD was sehen zu können. Das ist im Prinzip, ja, ich möchte fast sagen, sowas wie ein DRM. Ja, also nur die mit dieser Zertifizierung bekommen eben HD angezeigt. Und Smartphones, die eben kein White Wine haben, die bekommen das eben nicht angezeigt. Die konnten nur in SD-Qualität gucken. Und jetzt geht es eben auch in HD und wie gesagt 4K Video-Recording mit 60 Frames pro Sekunde. Also butterweich wird es dann sein. Und die 960 Frames pro Sekunde. Slow-Motion-Funktion, auch die ist natürlich super genial. Wenn ihr einmal das gemacht habt, absoluter Hammer. Ich sag nur, macht es mal bei einem Schmetterling, ja, wenn der so an der Blüte fliegt, ja, Wahnsinn, kann ich euch nur das sagen. Ich hab's irgendwo in meinen Videos, habe ich da auch was drin, ja, diesen Schmetterling, könnt ihr mal gucken. Da, ja, seht ihr das mal, super. Und das waren nur 240 Frames pro Sekunde. Irre, was man damit machen kann. Lineage OS 16. Ich muss da immer an Ice Age denken, wenn ich Lineage höre. Ja, aber das mit hat es nichts zu tun. Die Pi-Version des alternativen Android-Derivats, ja, möchte ich sagen, und unabhängige Android-Derivats, ist jetzt verfügbar für das Pocophone F1, von dem ich eben auch schon gesprochen habe, die OnePlus-Geräte, das Galaxy S5 und einige andere Geräte sind damit möglich. Unter anderem auch, und das finde ich auch sehr schön, die Huawei Honor View 10 Version. Also auch die könnt ihr jetzt tatsächlich nutzen unter eben Lineage OS. Oh Mann, was ein Name. Ja, unter anderem auch das Huawei P20 Pro. Ja, Sony Xperia XA2, Motorola Moto Z, verschiedene Galaxy Tabs, das Galaxy Nexus 6 ist damit funktionsfähig und auch die Leeco, Le Max 2 und Le Pro 3 sind damit zu bestücken und einige andere auch. Also so eine ganze Liste, finde ich sehr, sehr faszinierend und von daher eine schöne Aufwertung für das Lineage OS. Lineage OS kann man schon als Alternative eben zu dem Google-Betriebssystem sehen. Ist, soweit ich weiß, relativ Google-frei. Ich muss da gerade mal gucken, dass ich nichts anderes sage. Ja, genau. Free and Open Source Operating System. Und das ist ein Fork von Cyanogen und eben damit unabhängig von Google und auch glücklicherweise unabhängig von Microsoft. Das war ja dann der Streitpunkt bei der Cyanogen Mod, weil die ja quasi mit Microsoft im Bett sind. Ne? Ja. Gut, also einmal das. Tragalia Lost von Nintendo ist in einigen Regionen verfügbar geworden. Das Roleplay-Game ist ja interessant, auf jeden Fall, besonders eben, weil es von Nintendo ist. Da wird man natürlich immer hellhörig, wenn etwas von Nintendo kommt. Leider ist es momentan nicht verfügbar in größtenteils von Europa. Angeblich soll es allerdings jetzt funktionsfähig und abrufbar sein, installierbar sein in den Großbritannien, Irland, Australien, Kanada, Singapur und Neuseeland. und einigen anderen Regionen in der Welt, allerdings eben noch nicht in Europa direkt. Ja. Also, ja, klar, okay, Hongkong, Japan, Macau, Taiwan, United States, da geht's natürlich auch. Das hätte ich mir ja eigentlich gar nicht denken. Ne? Europa bleibt erstmal außen vor. Jetzt fängt Nintendo an, auch noch an, uns als zweite Klasse zu behandeln. Ganz toll, vielen Dank. Gemein. Vielleicht ist es auch nur ein kleiner Zeitversatz momentan und es kommt in den nächsten Tagen. Also halte die Augen offen und guckt öfters mal in den Play Store rein. Tragalia Lost nennt sich das und das dürfte sicherlich ein sehr interessantes RPG sein. Ja, genau. Das UWAP 30, da verdichten sich die Gerüchte, dass es mit einem 10-fach Zoom kommt. Ich glaube, ich habe da letzte Woche auch schon mal was drüber gesagt. Oppo bringt ja ein 10-fach Zoom-Handy raus und offenbar will da Huawei nichts nachstehen. Natürlich haben die das schon lange vorher geplant, ganz klar. Und hier heißt es wohl, es ist noch nicht hundertprozentig sicher, aber es sieht so aus, die Gerüchte verdichten sich eben massiv, dass ein 10-fach optischer Zoom vorhanden ist mit einer Triple Linsenkamera, was auch sehr, sag ich mal, logisch wäre. Interessant, also man wird jetzt nach und nach immer mehr von Gerüchten über das P30 natürlich einfangen, ja. Renderings gibt es ohne Ende. Ich denke, das wird auch so in etwa hinkommen. Bei dem Notch bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ob der wirklich so aussehen wird. Aber da die Quellen relativ zuverlässig sind, werden wohl keine großen Überraschungen mehr da kommen. Aber bei den technischen Daten, da ist nur wenig bekannt im Moment. Und da kann man sich dann noch auf einiges gefasst machen, schätze ich. 10-fach Zoom wäre sicherlich etwas, was ich Huawei durchaus zutrauen würde, dass die das dann auch super gut hinbekommen. Und das wäre sicherlich für einige Leute, wie mich beispielsweise, sehr verführerisch hier. 10-fach Zoom ist schon was Feines, wenn man das hat. Ihr könnt nicht vorstellen, was ihr dann für Bilder machen könnt bei einem 10-fach optischen Zoom. Es ist ein bisschen schwer zu erklären, ja, also fotografiemäßig hat das ungeahnte Vorteile, ja, weil im Prinzip könntet ihr dann rein theoretisch die 10-fache Menge an Pixeln von der Genauigkeit her festhalten, weil nichts anderes ist das im Prinzip, ja. Wenn ihr zum Beispiel auf 10-fach Zoom schaltet, ja, und dann eben Bilder machen würdet und die aneinander rein würdet, da hättet ihr eben dann eine riesige Menge an Informationen, an genauen Bilddetails, die ihr vorher einfach nicht hättet. Ja, die hättet ihr zumindest theoretisch, rechnerisch, nur dann, wenn ihr die 10-fache Auflösung hättet. Da gibt es aber eben jede Menge Probleme, beispielsweise diese sogenannten Störgeräusche im Bild, ja, dieses Rauschen, das Bildrauschen. Je feiner die Sensoren sind, desto mehr Rauschen gibt es auch, vor allem wenn es dunkler wird, ja, und da sieht man dann schnell die Unterschiede massiv. Also ein 10-fach Digital-Zoom ist selbst dann nicht so gut, auch wenn 10-fach Bildpunkte vorhanden sind, als ein 10-fach optischer Zoom, und dann könnt ihr Details fotografieren, die hauen euch um, ganz einfach. Tja, also Asus bringt jede Menge Pi-Updates für die Geräte. Da wird es aber auch Zeit. Gut, von Asus, sage ich mal, hat man wohl auch nicht so viel erwartet. Das Republic of Gamer Phone heißt es, glaube ich, sogar. ROG Game Phone, ROG. Ja, ich glaube, das heißt Republic of Gamer, oder? Ja, das ist denen ihre Gaming Marke sozusagen. Ja, der bekommt es. Zenfone 4 in verschiedenen Versionen. Zenfone Live, Zenfone Max Plus, 5Q, Max Pro, 5Z und es also verschiedene Geräte, ein ganzer Haufen. Ja, die heißen fast alle gleich. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Zenfone Max Pro und Zenfone Max Pro M2? Das ist ja schlimmer als bei Samsung, die Modellnamen hier. Naja. Auf jeden Fall kriegen die alle eben dieses Pi drauf. Ob es gut ist oder nicht, wird sich dann zeigen. Auch Razer kommt endlich, das Razer Phone 2 bekommt endlich das Pi Update. Dazu muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich ziemlich enttäuscht. Ich bin froh, dass ich mir es nicht gekauft habe. Weil guckt mal, wie lange das jetzt gedauert hat, bis endlich Android Pi drauf ist. Leute, Android Q kommt schon bald. Ja? Und jetzt ist Android 9 Pi erst eingetroffen. Das finde ich nicht gut. Ich finde es wirklich nicht gut. Es hat einfach viel, viel, viel zu lange gedauert. Und das zeigt, dass hier Razer nicht zeitnah die Updates liefern kann, bei so einem wichtigen Update. Ich meine, als das Gerät rauskam, gab es schon Android Pi. Dass es überhaupt mit Oreo ausgeliefert wurde, das war ja schon ein Unding. Ja? 2 Monate nachdem Android 9 Pi veröffentlicht wurde, kommt ein funkelnagelneues Gerät raus und es hat noch die alte Version. Und jetzt erst kommt die aktuelle Version, die schon bald nicht mehr die aktuelle Version ist. Das kann echt nicht wahr sein. Vor allem nicht für so ein Gerät, das so teuer ist und eben auf Gamer abzielt. Denn die brauchen auf jeden Fall die neueste Software auf ihren Geräten, ja, um das Maximale auch an Leistung aus den Teilen rauszuholen. Ja. Es ist wirklich nicht so vorteilhaft. Und ehrlich gesagt, das zeigt mir, dass ich hier mit der Entscheidung richtig gelegen habe, nicht sofort dieses Razer 2 zu kaufen, sondern erstmal abzuwarten, was noch kommt. Ja. Zumal das auch von den technischen Daten her den momentanen Geräten, auch denen, die gar nicht jetzt speziell für Gamer gedacht sind, schon deutlich unterlegen sind wiederum. Ja. Und naja, schade eigentlich. Das hätte Razer besser machen können. Ja, gleich wieder ein Midrange-Hammer, Xiaomi Redmi Note 7 Pro. Was ein Name? Xiaomi Redmi Note 7 Pro. So, wenn noch was angefügt, dann haben wir bald einen riesigen Namen. Ja? Aber immerhin, 48-Megapixel-Kamera, Snapdragon 675, deswegen meine Aussage, ja, Midrange, das ist ein eindeutiger Midrange-Prozessor. Quick Charts 4.0. Mit an Bord und die anderen technischen Daten lassen sich auch hören. 6,3 Zoll Gorilla Glass 5 Display, 409 ppi Pixel Auflösung, das ist okay, absolut, ich sag's immer wieder. Ja, Octa-Core Qualcomm Snapdragon 675, habe ich schon gesagt. Mit einer Adreno 612 GPU, 4 GB bzw. 6 GB RAM, auch das ein deutlicher Hinweis darauf, dass das Midrange ist, genauso wie das Storage, 64 GB und 128 GB, also 64 GB geht gar nicht mehr, auch nicht mehr Midrange heutzutage, aber es gibt ja eine 128 GB Version, von daher, ne, sei es ihnen noch gegönnt. Auch eine Micro-SD-Karte ist drin, im Hybrid-Slot allerdings, ja, also entweder Dual-SIM oder Speicherkarte, ja, dann bis 256 GB Speicherkarte noch einzufügen, geht auch. 4000 mAh Akku, USB-C-Anschluss natürlich, die Kamera, wie gesagt, eine 48-Megapixel-Kamera und eine 5-Megapixel-Kamera, also dual hinten, ja. Mit 4K Video Recording, Frontkamera ist 13 Megapixel und Dual Nano SIM eben schon gesagt, beziehungsweise eben eine SIM und eine Micro SD Karte. Die 4 GB, 64 GB Version ist schon mal vollkommen interessant, ganz klar. Deswegen 6 GB Version mit 128 GB Speicher kostet $240. Das ist natürlich ein absoluter Kampfpreis. Wann und ob das Gerät außerhalb von Indien zur Verfügung steht, das weiß ich noch nicht. Allgemein gilt es ja, dass die Redmi Note 7 auch tatsächlich veröffentlicht werden, auch in Europa, zumindest mal so in Spanien, in Großbritannien und so weiter, ja. Also das sollte da schon früher oder später bei uns dann in der Nähe zumindest aufschlagen. Und dann können wir uns auch da auf super günstige Preise gefasst machen. Für Midrange-Geräte ist das sehr, sehr gut. Das muss man immer in Relation sehen. Also 240 Dollar für so ein Gerät. Lassen wir es mal 299 Euro sein. Ich weiß ja, dass da immer noch was dazukommt. Lassen wir es mal 299 Euro sein. Ist es immer noch ein super Preis bei diesen technischen Daten im Midrange-Bereich. Super. Nova Launcher 6.0 bietet jetzt noch mehr Möglichkeiten. Es kommt eine neue Version von diesem Nova Launcher und da bin ich sehr zufrieden. Den Launcher benutze ich seit einiger Zeit. Ganz einfach, weil ich mich weigere, diesen Google Pixel Launcher weiterhin zu benutzen. Ja, so sieht's aus. Ja. Verarschen kann ich mich selbst Google. Also habe ich gleich den Nova Launcher drauf gemacht. Und da bin ich auch ziemlich zufrieden damit. Der läuft ziemlich gut und der hat jetzt ein paar neue Funktionen bekommen. Sozusagen die letzten kleinen Sachen, wo ich gesagt habe, naja, da könnte man vielleicht noch was verbessern, haben die jetzt gemacht. Adaptive Icons. Die Form kann man jetzt selbstständig auswählen. Ihr könnt selbst die Form der Adaptive Icons praktisch auswählen. Und auch einige andere kosmetische Veränderungen in den Settings wurden gemacht, sodass jetzt die Settings deutlich übersichtlicher werden. Man hat zum Beispiel eine aktuelle Ansicht von den Icons des Themes, was man ausgewählt hat. Denn es gibt hunderte, wenn nicht gar tausende verschiedene Icons, die ihr teilweise auch kostenlos laden könnt und dann benutzen könnt. Die halten sich an einen Standard, wo auch viele andere Launcher mit kompatibel sind und somit hat man eine sehr, sehr große Auswahl. Momentan benutze ich beispielsweise aktuell, ich gucke mal, wie der Name heißt, da müssen wir mal gucken, das gibt es gerade im Angebot oder sogar kostenlos, benutze ich gerade Dinadan, D-I-N-A-D-A-N, Eigenpacks, Dinadan oder Dinadan Eigenpack, das sieht so richtig cool aus, also wie so ein Wappen, ja, wie so ein Wappenschild sieht der aus, also wenn ihr Herr der Ringe-Fan seid oder Zwergen-Fan, dann ist das hier genau das Richtige für euch, richtig cool, und solche Eigens gibt's halt in Massen, ja, also nicht nur die langweiligen, runden Dinger, ja, die haben ja mittlerweile so dermaßen, ist mir die auf den Keks gegangen beim Pixel-Launcher, ja, da habe ich gesagt, nee, das geht nicht, ich brauche was anderes und ja, das kann man alles wunderbar machen. Das geht jetzt alles sehr, sehr schön, die Settings wurden eben, wie gesagt, noch überarbeitet und außerdem gibt es ein Setting Search, man kann die Folders jetzt, also die Ordner, auch viel besser nach seinen persönlichen Vorlieben einstellen, also wie die Ordner da angezeigt werden und so weiter und so weiter. Also viele neue Möglichkeiten mehr beim Nova Launcher 6.0, eigentlich für jeden zu empfehlen. Ja, cool. OnePlus 7 mit 3 Kameras und Front-Pop-Out-Kamera. Ganz genau. Also es sieht wohl so aus, als ob das neue OnePlus 7 ja, wohl keine Notch und keinen Punch-Hole besitzt, sondern eine ausfahrbare kleine Kamera oben am Gerät für Selfies. Eigentlich ganz gut für Leute, die eben nur wenig Selfies machen und, naja, dann auch wenig Videotelefonie machen. Ja. Dann werden es vielleicht noch weniger, wo Videotelefonie machen, eigentlich schade. Ja. Aber weil das Rein- und Rausfahren der Kamera ist natürlich nicht unbedingt so das Beste, finde ich. Ja. Aber okay, dafür hat man eben auch wirklich das Maximale an Display. Kein Cutout, kein Notch oder ähnliches. Ich denke, das wird auch seine Fans finden. Ja, also ich könnte mir das auch vorstellen. Ich wäre jetzt nicht zu faul, die Front-Facing-Kamera da auszufahren. Ja? Zumal ich einfach davon ausgehe, dass zumindest das Ausfahren selbst automatisch geht. Ja? Jedenfalls gibt es keinen mechanischen Schieber. Ja? Von daher muss das Ausfahren auch sicherlich automatisch gehen. Reindrücken kann man es dann wahrscheinlich so, weil das wird schwierig dann. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es automatisch, wenn man die Kamera-App zum Beispiel schließt, dass die dann wieder einfährt. Das müsste dann programmiertechnisch vielleicht etwas anders gelöst werden. Aber das ist auch nicht besonders schlimm. Reindrücken kann man die auf jeden Fall ohne Problem. Bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis die ersten die Kamera abbrechen. Ja. Bei den Spezies manchmal, die so Geräte benutzen, ist das sicherlich nicht sehr utopisch. Also, und drei Kameras, auch hier wird es erwartet, ja, hinten auf der Rückseite eben eine Triple-Kamera. Das scheint der neue Standard zu werden für neue Geräte. Also Dual-Kamera haben wir schon hinter uns, jetzt kommen Triple-Kameras. Google ist noch bei Single-Kameras, ach die Armen. Die tun mir echt leid. Jo, also in der Community, mit den News bin ich ja jetzt durch. Jetzt muss ich mal hier gucken, in der Community ging es ja auch ziemlich zur Sache, Leute, in der Netcast-Community auf Line. Ja, und da gab es einmal was wegen, da habe ich gedacht, das kann doch echt nicht wahr sein, oder? Das darf nicht wahr sein. Es ist wohl aber doch wahr. Ich habe es an mehreren Stellen gelesen. Wer hat es zuerst geschrieben? Der Chris hat geschrieben hier, dass auf den Samsung Galaxy S10 Geräten der McAfee vorinstalliert ist als Anti-Malware Protection, ja, alias Virenkiller. Und das darf ja wohl nicht wahr sein. Also ich habe ja schon so oft darüber geredet, wie viele Probleme so eine vollkommen unnütze Software, ja, hervorrufen kann. Wer wirklich denkt, dass das was bringt, das ist wirklich schlecht, okay? Das bringt gar nichts, außer Ärger mit den Geräten. Die funktionieren dann nicht mehr zuverlässig. Die Verbraucher werden verunsichert. Und wie hat mal Chris DiBona gesagt bei der Open Source Guru bei Google, wer solche Sicherheitsprogramme verkauft, das sind Scharlachtane und die sollten sich schämen, dass sie für so eine Firma arbeiten als Programmierer. So sieht's aus. Also, das finde ich natürlich eine herbe Enttäuschung, dass Samsung solche unnützen Bloatware-Programme drauf macht. Nur weil jetzt gerade wieder hier so ein Hype stattfindet, vollkommen sinnloser Hype um Sicherheitsprogramme. Das erinnert mich so an diese Software-Firewalls, die mal eine ganze Zeit lang am Computer, kennt ihr das vielleicht noch in Windows, die Software-Firewalls, wo die Leute alle diese Software-Firewalls installiert haben und haben gedacht, das bringt was. Bis dann letztendlich mal gezeigt wurde, dass das gar nichts bringt. Ne? Überhaupt nichts. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt bei den Smartphones. Irgendwie müssen die Leute wohl denken, irgendwie suggeriert bekommen, ja, man ist sicher. Ob das irgendwas bringt, ist ganz egal. Aber das Ärgerliche daran ist, dass eben die Leistung runtergezogen wird durch diese Geräte und im Gegenteil sogar noch die Geräte von der Benutzung her, nicht nur wegen der Leistung, sondern auch wegen der Art der Funktionsweise hier von diesen Dingern beeinträchtigen. Ja? Apps, noch mehr Apps werden abgeschossen im Hintergrund. Ja? Verwirrende Warnhinweise, ja? Als ob es da nicht schon genug davon gäbe. Ja? Furchtbar. Einfach furchtbar. Keine Anti-Malware-Software auf einem Gerät nutzen. Bringt sowieso nur dann was, wenn ihr euer Gerät geroutet habt. Ansonsten ist es vollkommen unsinnig, sowas zu installieren. Vollkommen unsinnig. Puh. Na gut. Okay. Also das war eine herbe Enttäuschung, dass die das tatsächlich vorhaben. Und was war dann noch die... Ah ja, genau, da wollte ich noch was zu sagen. Es gab sehr, sehr viel in der Community. Also ich kann nicht zu jedem Thema hier leider was sagen. Ich würde es gern tun, aber da müssen wir eine Stunde alleine über die Community-Sachen reden. So gut geht es momentan ab. Deswegen nochmal die Empfehlung für euch meldet euch an in der Line-Community, dort geht es richtig gut ab. Ich werde auch öfters mal Sachen posten, auch Sachen, die man hier vielleicht nicht unbedingt in den Feed vom Netcast postet, ja, also ich mache das da nicht. Wird vielleicht bald noch wichtiger, denn die Zensurmaschinerie läuft ja überall an und dieser Feed ist unzensiert, diese Google-Gruppe, Entschuldigung, diese Line-Gruppe, ja. Und ja, auf jeden Fall immer eine Empfehlung wert. Leider könnt ihr die Sachen, die bisher drauf gemacht wurden, also nur die Artikel, die gepostet wurden, also die Notes, könnt ihr sehen. Aber leider von der Diskussion her aus Datenschutzgründen oder Sicherheitsgründen hat das Line so gemacht, dass ihr die nicht sehen könnt. Ihr könnt nicht zurückscrollen, sondern ihr könnt erst dann die Chatbeiträge sehen von dem Punkt ab, an dem ihr euch in der Community angemeldet habt. Von daher meldet euch gleich an, dass euch nichts mehr entgeht. So, die Kampagnenseite nenne ich sie mal. Da gibt es so eine Seite, ich habe die schon mal angesprochen, deswegen wundere ich mich, dass ich heute nochmal darauf angesprochen wurde von jemand im Kanal. Und zwar wegen diesem Beenden von Programmen, ja. Also ich will eigentlich gar nicht Werbung machen für diese Seite, weil ich finde, diese Seite ist sehr, sehr, die bringt euch auf einen falschen Kurs, ja. Diese Seite ist verwirrend und falsch. Ganz klar falsch. Ich weiß nicht, wer da das unter Kontrolle hat, diese Seite. Ja, das ist, steht nur als Open Source Seite. Die Seite, ja, ist verfügbar bei GitHub. Bei Our Mission steht hier, was die damit machen. Das Ziel ist sehr nobel, ja, die wollen die Hersteller dazu bringen, dass die eben nicht mehr so stark eingreifen in die App-Verwaltung. Ja. Das Problem ist aber mittlerweile, dass Google selbst zum Problem geworden ist. Und hier steht, da ist so eine Liste, Smartphones are turning back into dump phones. Ja. Und da ist zum Beispiel Nokia ganz weit vorne mit dabei, OnePlus auf Platz 2 von den schlechtesten Geräten mit dieser Software, Taskmanagement, Xiaomi und Huawei auf Platz 4 und Google auf Platz 9. Das ist absolut falsch und man sieht es sogar schon, ja, wenn man da draufklickt, wo die Riesenprobleme liegen. Da muss man mal vorstellen, müsst ihr euch mal vorstellen, da steht zum Beispiel ein Google Pixel drin, ja, dass es bei einigen Versionen sogar komplett unmöglich war, ja, von Android, ja, dass Vordergrundprozesse sicher am Laufen zu halten, selbst die wurden abgeschossen, ja. Und ich weiß nicht, was für eine Version die momentan benutzen an Betriebssystem, aber bei mir auf dem Pixel XL mit den 4 GB RAM ist das Android Pie eine absolute Katastrophe. Also das Google Pixel Gerät gehört definitiv ganz weit vorne mit auf die Liste. Das hat hier nur einen Daumen nach unten, während zum Beispiel OnePlus 4 Daumen nach unten bekommen hat. Also ich, nach dem hier müsste das Google Stock Android momentan 5 Daumen nach unten bekommen, so wie das Nokia. Also das ist nachvollziehbar, dass Tasks sofort abgeschossen werden, ja? Andere sogar aktive Tasks, nur wenn die in den Hintergrund geschoben werden, aber zum Beispiel noch eine aktive Geräteverbindung haben, wie zum Beispiel eine Bluetooth-Verbindung, getrennt werden nach wenigen Minuten. Das ist absolut nachvollziehbar und dass dann hier so ein falsches Bild suggeriert wird, ist mir vollkommen unverständlich. Und solange das nicht geändert wird, kann ich diese Seite auf keinen Fall empfehlen. Ja? Das ist falsch. Bei Huawei beispielsweise kann man diese Sachen ausschalten. Lustigerweise haben die sogar eine Anleitung drin, wie man das macht bei den Huawei-Geräten. Das steht sogar drin. Gleichzeitig haben die aufgelistet, dass auch bei Google, beim Google Pixel dieses Problem besteht und auch eine Anleitung drin, wie man das auflösen kann. Nur, dass es nicht funktioniert. Bei Huawei funktioniert's. Okay, aus erster Hand weiß ich es nur beim Honor View 10. Aber das ist ja im Prinzip dasselbe Betriebssystem. Und beim Huawei weiß ich aus zweiter Hand, dass man das machen kann. Ja? Ist nicht schön, ist korrekt, dass da auch was passieren muss. Das sollte so nicht laufen. Ja? Solche Stromsparmechanismen sollten opt-in sein und nicht opt-out. Das heißt, alle Apps sollten erstmal laufen, ohne dass sie beendet werden im Hintergrund, außer der Speicher wird knapp. Das ist da eigentlich das Einzige und so hat auch bisher das Google-System funktioniert und es war auch gut so. Seit Oreo ist es eine Katastrophe und das ist dann eben der Punkt gewesen, wo auch Google mit seinen Geräten mit dem Stock Android drauf absolut daneben gelegen haben und schlimmer waren als Huawei. Und ich weiß es nicht. Also Huawei 3 Daumen nach unten kann ich nachvollziehen. Genau wie Xiaomi kann ich nachvollziehen, dass die 3 Daumen nach unten bekommen haben. Aber dann muss das Pixel und Google ja, nicht auf Platz 9 mit einem Daumen nach unten, sondern Platz also irgendwo zwischen 1 und 2 mit 5 Daumen nach unten. Definitiv. Schlimmer geht nimmer. Ja. Und das ist meine direkte Erfahrung, die ich habe. Und bei allen Herstellern kann man das mehr oder minder ausschalten. Also zumindest bei denen, wo ich jetzt genannt habe, bei Huawei, bei Google. Ja, nur bei Google funktioniert es eben nicht richtig. Ja, also das, man kann eigentlich nur dann, wenn man das komplette, die Batterieoptimierung komplett ausschaltet, ja, und die jeweiligen einzelnen Apps nochmal markiert, dass sie nicht beendet werden sollen, aber selbst dann wird bei mir öfters eine aktive App abgeschossen. Ja. Damit ist das System auch meiner Meinung nach defekt, das Stock Android. Und ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr froh, sobald ich mein Honor View 20 in der Hand habe, dass das aufhört, denn da weiß ich schon, wie ich es einstellen muss und dann ist es auch so, dass es nicht mehr diese Apps, die ich markiert habe, abschießt. Ja. Echt schlimm und ich kann euch auch sagen, und das macht mich besonders wütend, ich kann euch auch sagen, was der Hintergrund bei dem Stock Android ist, weil die nämlich ihr Stock Android ausgelegt haben auf uralt Modelle auf unglaublich niedrige 4 GB RAM und das ist eben nicht mehr zeitgemäß. Aber was sie da sind sie übers Ziel hinausgeschossen. Also auch auf einem Pixel XL mit 4 GB RAM wird mit dem Stock Android das RAM nicht korrekt ausgenutzt. Und das ist besonders traurig, wenn man noch nicht mal die 4 GB Low-Level RAM ausnutzen kann, ja, das heißt, also ich wollte eben gerade sagen, Lamer RAM, ja, und das ist wirklich übel, und das erklärt auch, warum andere Firmen ihre eigene Speicherverwaltung machen. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass OnePlus so weit oben ist, weil die haben ja eine optimierte Verwaltung für eben viel Speicher gemacht, ja, keine Ahnung, was da das Problem ist von der Seite. Deswegen ist die Seite vollkommen unglaubwürdig und wirft einige Fragen auf, wer denn hier beurteilt, wie viele Daumen nach unten es gibt. Ja? Auch die Community, meiner Meinung nach, von den einzelnen Geräten kann das nicht offenbar objektiv beurteilen. klar, die Pixel-Fans, die einen Haufen Kohle abgedrückt haben für so ein Gerät, die werden einen Teufel tun und sagen, okay, ich habe hier einen absoluten Dreck gekauft, ja, weil Stock Android ist ein Haufen Mist. Ja. Was die Speicherverwaltung betrifft. Vor allem, weil sie auch jahrelang vorher nicht so waren. Deswegen, naja, okay. Gut, Line Messenger Community habe ich schon erwähnt. Klickt drauf, werdet Mitglied und habt Spaß mit aktuellen Informationen. Ich werde auch hin und wieder als mal, in letzter Zeit habe ich zwar keine Livestreams mehr gemacht, ich werde aber auch hin und wieder mal Livestreams reinhauen hier drauf. Immer mal wieder. Also es lohnt sich, es gibt einiges an Zusatzmaterial. So, App der Woche, da habe ich schon ein bisschen gekämpft. Eigentlich wollte ich ursprünglich eine andere machen, die ist aber noch nicht verfügbar. Nützt euch ja nichts, wenn ich jetzt eine App der Woche mache, die es noch gar nicht gibt im Store. Nein, und es war nicht Tragalia Lost, weil da muss ich mich erstmal angucken. Also, Nintendo hat nicht immer begeistert, ja. Aber die App der Woche wurde diesmal, mit Vorbehalt App der Woche. Ja, ich sage auch gleich warum. Also, es ist Angelfish Super VIP. Wenn ihr ganz, ganz schnell seid, bekommt ihr die App unter Umständen sogar noch kostenlos. Ja, die Super VIP-Version gab es nämlich eine ganze Zeit lang kostenlos. Und ich glaube, es sind noch 1-2 Tage diese Aktion. Geht also ganz, ganz schnell hin. Diese Super VIP-Version beinhaltet nämlich 1000 Diamanten und 100.000 Gold am ersten Zugriff. Und das könnt ihr wirklich sehr, sehr gut gebrauchen hier. Außerdem 50% mehr Gold bekommt ihr im Spiel generell. Und das lohnt sich also auf jeden Fall. Das Spiel selbst ist ein Angel-Game, aber eine ganz andere Version, die ihr, wie ihr das vielleicht kennt von verschiedenen Konsolen oder ähnliches, ist hier sehr gut ausgelegt auf Smartphones. Man kann auch immer weiter gehen und fast schon sich da drin verlieren in den vielen verschiedenen Fischarten, die teilweise total verrückt sind. Ja, also wenn ihr Wölfe, Teddybären und Dinosaurier fischt, dann kann das nur daran liegen, dass ihr gerade Angel Fish Super VIP spielt. Echt lustig, das Teil. Aber natürlich auch wieder super süße Charaktere. Ihr könnt zu Anfang auswählen, ob ihr ein Katzenmädel haben wollt oder ein Wolfstyp. Ja? Genau, beide cool und schön animiert, die Stimmen sind dermaßen hoch und koreanisch, ja, normalerweise ist es ja immer japanisch, ne, aber hier ist es tatsächlich koreanisch, die Sprachen könnt ihr aber natürlich auf Englisch stellen, ganz klar, ist auch schon von Anfang an auf Englisch gestellt und somit könnt ihr dann loslegen mit Aufwerden von euren Booten, Angeln, Ködern, und ihr müsst in verschiedene Gebieten reisen, die ihr dann erkunden könnt, dort mit Boss Fischen kämpfen, ja, sehr faszinierend und dann kommt natürlich auch das normale Fischen dran, allerdings ist das nicht so, wie jetzt vielleicht ihr so von Fischsimulationen kennt, nein, sondern das geht alles ruckzuck und ist auf Geschwindigkeit ausgelegt, ja, und da müsst ihr einen Schwall von Fischen teilweise, ja, wenn ihr Glück habt, könnt ihr vielleicht 10 Stück auf einmal hochziehen, ja, und in euer Boot werfen, was gar nicht so einfach ist, denn das Boot bewegt sich, ja. Ja, und ihr müsst also immer gucken, dass ihr in der Nähe des Bootes seid oder ganz schnell mit den Fingern dann hingehen zu diesem Boot, bevor die Angel wieder runterfällt, damit eben die Fische da reinfallen. Super genial für das Smartphone. Ja. Zusätzlich gibt es noch einen etwas langweiligeren Auto-Fishing-Modus. Ja. Ich weiß noch nicht genau, wo da der Sinn ist. Da wäre vielleicht so ein Idle-Game, eine Idle-Game-Funktion vielleicht besser gewesen. Das heißt, also auch wenn die App nicht läuft, dass dann eben gefischt wird, ja, das wäre gut gewesen. So könnt ihr diese Funktion aufrufen, ja, dann auch wenn ihr wollt, den Bildschirm ausschalten, da gibt es eine extra Funktion dafür und dann läuft es im Hintergrund, allerdings nicht lange, weil dann nämlich euer Akku leer ist. Also daher ist nur begrenzt diese Auto-Fishing-Funktion, ja, Aber wie gesagt, die beiden anderen Modis sind sehr, sehr interessant. Das Erkunden, was übrigens auch sehr viel Gold einbringt, ja, wenn ihr da die Gegenden erkundet. Und dann eben diese Fishing-Aktion mit eurem Boot. Wie gesagt, sehr, sehr schöne, hübsche Charaktere, die da auftauchen, tolle und vor allem sehr viele Fische. Ihr habt einen Aquarium-Modus, wo ihr dann die gefangenen Fische, wenn ihr die so und so oft gefangen habt, sind die verfügbar. Dafür kriegt ihr sogar nicht nur Gold und Diamanten, sondern ihr könnt die auch in euer Aquarium setzen und dann schwimmen lassen. Auch das Aquarium wiederum kann man ausbauen ohne Ende. Und anhand von dem wisst ihr schon, was die Stunde geschlagen hat. Ja, in-App Purchases, genau. Ihr könnt nämlich hier eure Sachen ausbauen, verbessern mit jede Menge In-Game Gold, Diamanten, andere Gegenstände und die wiederum könnt ihr nicht nur sammeln im Spiel, sondern eben auch kaufen. Und die Balance ist am Anfang ganz gut. Ich habe es jetzt noch nicht so weit gespielt, dass ich sagen kann, wie das jetzt weitergeht. Am Anfang ist jedenfalls die Balance sehr, sehr gut. Ihr könnt durchaus zocken, ohne dass es frustrierend ist, zumindest mit der Super-VIP-Version. Da gibt es auch noch eine normale Version, da habt ihr wesentlich weniger Startkapital. Mit dieser Super-VIP-Version, die regulär 89 Cent kostet übrigens, da habt ihr schon mal jede Menge Stoff bereit und könnt dann loslegen. Und da ist es dann auch sehr, sehr gut balanciert von kaufen und so spielen. Man kommt voran und es macht Spaß. Und das ist ja ganz, ganz wichtig. Manche Games sind so stark auf der User muss jetzt was kaufen ausgelegt, dass es einfach keinen Spaß mehr macht. Ich bin ganz ehrlich, ich kaufe äußerst selten in Games, ja. Das ist vielleicht ein bisschen unfair. Ich sag auch, manchmal muss man das auch mal machen, ja, um eben ein Spiel zu unterstützen, aber so ist es. Mir wäre es immer noch lieber, wenn man vorher ein bisschen mehr ausgeben würde. Ich würde für das Spiel zum Beispiel durchaus 10 Euro ausgeben, wenn ich danach eben ohne In-App-Purchases, rein nur durch Spielleistung alles durchzocken kann. Das würde ich durchaus ausgeben dafür. So ist es okay. Start 89 Cent zum Start hat man dann einiges zur Verfügung. Das ist okay. Ja. Ansonsten jetzt eben noch, wenn ihr schnell seid, kostenlos bekommt ihr das Teil und da kann man ja absolut nichts dagegen sagen dann. Also Angelfish Super VIP App der Woche. Und damit sind wir auch am Ende für diese Woche beim Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen und Infos habt zur Line Community, Link findet ihr in den Shownotes. Ihr könnt natürlich auch auf YouTube schreiben und in den Kommentaren zum jeweiligen Video. Die Links und Informationen findet ihr nicht nur bei YouTube, sondern auch bei uncast.thenetcast.com. uncast.thenetcast.com, bitte mit S hinten, thenetcast.com, sonst landet ihr woanders. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! And volumes rule that world.